بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir sind jetzt beim letzten Kapitel angekommen, das ist Kapitel 14, Al-Iqtisad, die wirtschaftlichen Angelegenheiten. Und wir werden heute inshallah 20 Punkte behandeln. Und danach ist diese Kapitelreihe, also diese Unterrichtsreihe ist dann abgeschlossen. Wir fangen dann schon mit dem ersten an inshallah. Al-Ihtikar, Monopol. Der Gesandte Allah sagte, wer alle Waren kauft, bis er den Preis kontrollieren kann, ja, ein Monopol, ist sündig. Hadith im Muslim. Der Gesandte Allah sagte, niemand außer einem Sünder hortet Getreide, um es zu einem hohen Preis zu verkaufen. Hadith Tabarani. Und derjenige, der Getreide hortet in Zeiten der Not, ja, ne, die Preise inflantieren, wird von Allah Lepra und Armut erhalten. Hadith im Bukhari und Muslim. Also hieran sieht man, dass der Monopol nicht erlaubt ist. Im Marktgeschehen. Zweitens. Al-Ghish, betrügen. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer uns betrogen hat, ist nicht von uns. Hadith in Muslim. Drittens. Ar-Riba, der Zins. Der Zins ist haram. Zu nehmen, zu geben. Sura 2, Vers 275. Diejenigen, die Zins verschlingen, werden nicht anders aufstehen, als jemand, den der Satan durch Wahnsinn hin und her schlägt. Doch hat Allah Verkaufen erlaubt und Zins nehmen verboten. Und Sura 2, Vers 278 bis 279. O dir glaubt, fürchtet Allah und lasst das sein, was an Zinsgeschäften noch übrig ist, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten ansagen. Und Allah SWT hat nur zweimal den Krieg erklärt. Einmal wegen Zinsen und einmal für denjenigen, der einen seiner Wali anfeindet. Ja. Und es gibt zwei Arten von Zinsen. Es gibt zwei Arten von Zins. Das mache ich mal so zur Seite. Riba al-Fadl. Zweites, Nasir. Also es gab zur Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hauptsächlich oder ja zwei Arten von Riba. Das eine ist Riba al-Fadl. Das ist zum Beispiel in Bezug, es gibt einen bestimmten Hadith, da sind fünf Dinge erwähnt: Gold, Silber, Weizen, Datteln und so weiter und so weiter. Und wenn man zum Beispiel 1 Kilo Gold gegen 1,2 Kilo Gold tauscht an Ort und Stelle, dann ist das auch Riba. Diese Sache ist auch Riba. Wissen vielleicht, weiß man vielleicht nicht, ist vielleicht nicht so bekannt. Und bei Riba Nasiha ist das ist das Bekannte. Zum Beispiel, ich gebe jetzt 100 Euro und dann sagst du, wenn du es nicht innerhalb von 2 Tagen zahlst, dann zahlst du 120 Euro oder so. Und das ist Riba Nasiha. Okay? Und, na. Und der Gesandte Allah sallam, sagte, Allah hat den Zinsnehmer verflucht. Derjenige, der es gibt, derjenige, der es schreibt und den Zeugen davon. Sie sind alle gleich, yani in Sünde. Hadith im Muslim und Muwatta Imam Malik, rahimahullah. Viertens. Glücksspiel, Al-Qimar. Glücksspiel ist Haram. Sura 5, Vers 90. Und ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Losfalle sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans, so meidet ihn, auf dass es euch wohlergehen möge. Fünftens. El-Yanasib, Lotterie spielen, also dieses Lotto, ist auch haram. Allah sagt in Sura 5, Vers 90, O dir glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Losfalle sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans, so meidet ihn, auf dass es euch wohlergehen möge. Sechstens. Labul Meysir. Gewinnspielen oder für eine Buße. Sura 5, Vers 90, wieder dieselbe Eier. Und ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opferstein, Losfall, sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans, so meidet ihn, auf dass es euch wohlergehen möge. Siebtens. Al-Kasibul Haram. Also, dass man seinen Lebensunterhalt auf haram Weg verdient, ist nicht erlaubt. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallam, sagte, O Leute, gewiss Allah ist tayyib, also rein, und akzeptiert nichts außer dieses. Gewiss, Allah befahl den Gläubigen, was er auch dem Gesandten befahl. Und Allah sagt, O Gesandten, esst von den guten Dingen und handelt rechtschaffen. Gewiss, ich weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Dieser Hadith ist in Muslim und die Ayah, die Rasulullah zitiert. Ist 23,51 und die Eier jetzt Sura 2, Vers 172. O, die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, und seid Allah dankbar, wenn ihr ihm allein dient. Danach erwähnt er das mit dem Mann, der Weitreiste. Also der Mann, der Weitreiste. Es gab einen Mann, der ist weit gereist, seine Haare waren Staub bedeckt und er bat Allah, er sagte, mein Herr, und dann, oder O Herr, O Herr. Und dann, Rasulullah sagt über ihn, wie sollte er erhört werden? Sein Speise ist aus Haram, sein Trank ist aus Haram, seine Klamotten sind aus Haram. Wie sollte er erhört werden? Deswegen ist es wichtig, dass man schaut, dass sein Essen halal ist. Dass sein Trinken halal ist, dass seine Kleidung halal ist und dass sein Lebensunterhalt halal ist. Wie gesagt, Hadith in Muslim. Und in diesen Hadith werden zwei Ayats zitiert, die ich an die Tafel geschrieben habe. Und der Gesandte Allah sagte, nach halal Einkommen zu streben ist eine Verpflichtung nach den anderen Verpflichtungen. Hadith in Bayhaqi und Tabarani. Achtens. As-Sariqa oder As-Saraqa. Der versteckte Diebstahl. Ich habe es jetzt versteckt genannt. Warum? Weil nicht für jeden Diebstahl wird einem die Hand abgeschnitten. Also nicht für jeden Diebstahl wird einem die Hand abgeschnitten. Zum Beispiel, wenn man draußen, der Bauer stellt seine Obst vor die Theke oder so, sodass jeder Zugriff darauf hat sozusagen, oder dass es nicht versteckt ist, ja. Und dann stiehlt man etwas, da wird einem die Hand nicht abgeschnitten, selbst wenn es über 10 Dirham ist. Okay? Also es hat bestimmte Ahkam und so weiter. Sura 5, Vers 38. Der Dieb und die Dieben trennt ihnen ihre Hände ab, als Lohn für das, was sie begangen haben. Und als ein warnendes Beispiel von Allah. Allah ist allmächtig und allweise. Und der Gesandte Allah sagte, niemals ist jemand gläubig, der stiehlt, während er stiehlt. Hadith im Bukhari und Muslim. Aber das heißt natürlich nicht, dass das Stehlen Kufr Akbar ist, was einen aus dem Islam rausschließt, sondern es ist halt eine Warnung sozusagen. Wallahu a'lam. Tayyib. Neuntens. Bay' al-Gharur, al-Gharar, Täuschungsverkauf oder Handel. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Handel mit einem Stein, also er verbot den Handel mit einem Stein. Das heißt, einen Stein auf ein Produkt zu werfen und dadurch gezwungen zu sein, zu kaufen, wo immer es landet, am nächsten. Und Täuschungshandel, Bay' al-Gharar. Gharar, Hadith in Muslim. Und der Gesandte Allah sagte, Allah wird denjenigen nicht anschauen, der betrügt, um Güter zu verkaufen. Hadith in Bukhari. Abdullah ibn Umar sagte, der Gesandte Allah wurde gefragt, welche Tat hat am meisten Baraka, also Segen für mich? Er sagte, was auch immer du mit deinen eigenen Händen machst und jeden gültigen Handel oder Verkauf, frei von Täuschung und Betrug. Na. Zehntens. Also die Bestechung zu geben, also jemanden zu bestechen oder eine Bestechung so anzunehmen. Surah 2, Vers 188. Und zerrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf und bestecht nicht damit die Richter, um einen Teil des Besitzes der Menschen in sündhafter Weise zu verzehren, wo ihr es doch wisst. Und der Gesandte Allah sallam, sagte, Allah verflucht den Bestecher und den Bestechten. Hadith in Tirmidhi, Musnad Imam Ahmed und Abu Dawud. 11. Ta'addi al-Mukhaddirat. Schon oft erwähnt, Sura 5, Vers 90. Deswegen schreibe ich es hier diesmal nur an. Und Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Gewiss, Allah der Erhabene hat das Berauschende verboten. Also Alkohol und andere berauschende Dinge. Also jener, der diesen Vers hört und etwas von den beschriebenen Dingen hat, soll es weder trinken noch verkaufen. Ja, also der Überlieferer sagte, die Leute von Medina brachten dann, was sie hatten davon und leerten es auf die Straßen von Medina. Hadith in Muslim. Also man darf weder Alkohol trinken, noch darf man ihn verkaufen. Aber man darf weder Drogen nehmen, noch darf man sie verkaufen. Taib. Die Spende zurückzunehmen. Macht man nicht. Darf man nicht. Ibn Abbas überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu sagte: Derjenige, der seine Spende zurücknimmt, ist wie der Hund, der sein eigenes Erbrochenes isst. Es ist für uns nicht richtig, seinem Beispiel zu folgen. Hadith in Bukhari. 13. Ar-Ruju'u fil hediye. Also das Geschenk zurückzunehmen. Das ist der gleiche Hadith Ibn Abbas überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der seine Spende zurücknimmt, ist wie der Hund, der sein eigenes Erbrochenes isst. Es ist für uns nicht richtig, seinem Beispiel zu folgen. Hadith im Bukhari. Aber bei diesem Punkt, da gab es eine Sache, mit wenn man den Eltern was schenkt oder so. Ich bin da nicht mehr ganz sicher, aber ich weiß, da war noch eine Sache wegen dem Vater, glaube ich. Wallahu alam. Al-Muhim, 14. Taschendieb ist nicht erlaubt, sowas. Jabir überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Gebet anführte am Tag, wo sein Sohn Ibrahim starb. Und er trat zurück während dem Gebet. Die Gemeinde tat dasselbe. Dann nach vorne wieder, wo sie begann. Am Ende des Gebetes sagte der sallallahu alaihi wasallam: O Leute, gewiss, die Sonne und der Mond sind von den Zeichen Allahs und sie verfinstern sich nicht wegen dem Tod jemandes. Abu Bakr sagte, also Tod eines menschlichen Wesens. Also wenn du etwas wie so, also wenn du etwas wie sowas siehst, also die Verfinsterung, bete, bis es klar ist. Also bis diese Finsterung klar ist. Es gibt nichts, das euch versprochen wurde. In der nächsten Welt, aber ich habe es in meinem Gebet gesehen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wallah. Hölle wurde mir nahegebracht, als sie mich sah, wie ich zurücktrat. Also er hat die Hölle gesehen. Wo er zurückgetreten ist, hat er die Hölle gesehen. Also er ist zurückgetreten aus Furcht davor, dass es ihn treffen könnte. Und ich sah den Besitzer von dem gekrümmten Stab, der seine Innereien im Feuer trug. Und er pflegte zu stehlen. Also die Habseligkeiten der Pilger mit seinem Stab. Wenn er, ja, dieser Warenbesitzer, aufmerksam wurde, würde er sagen, dieser Dieb, es kam zufälligerweise verstrickt in meinem gekrümmten Stab. Also er hat die Pilgerer beklaut mit dem Stab. Und wenn der Pilgerer das dann gesehen hat, hat er gesagt, ja, das hat sich aus Versehen dort oder das hat sich dort eingekringelt. Aber wenn er unaufmerksam war, dieser Pilgerer, dann nahm er es. Der Hadith ist in Muslim. Fünfzehnten. Taswir, also etwas zu stempeln und sagen, es ist von jemand anderem. Sura 2, Vers 79. Doch wehe denjenigen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen schreiben und hierauf sagen, das ist von Allah, um sie für einen geringen Preis zu verkaufen. Wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben, und wehe ihnen wegen dessen, was sie verdienen. Und Abu Bakr überliefert den Hadith, den hatte ich schon erwähnt gehabt, wo der Gesandte Allah sallallahu warnt vor Qawlu Zur und Shahadat Zur, vor der Falschaussage und vor dem Falschen und davor ein falscher Zeuge zu sein. Hadith in Bukhari. 16. Schwindeln. Schwindeln, Sura 2, Vers 188. Und zerrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf. bestecht nicht damit die Richter, um einen Teil des Besitzes der Menschen in sündhafter Weise zu verzehren, wo ihr es doch wisst. Sura 4, Vers 29. O, die ihr glaubt, zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf, es sei denn, dass es sich um ein Handel in gegenseitigem Einvernehmen handelt. Und tötet euch nicht selbst gegenseitig. Allah ist gewiss barmherzig gegen euch. Und tötet euch nicht selbst, Jani. Und Abdullah ibn Umar sagte, radiallahu anhu, der Gesandte wurde gefragt, welche Tat am meisten Baraka, also wurde gefragt, welche Tat hat am meisten Baraka für mich, Segen. Er sagte, was auch immer du mit deinen eigenen Händen machst oder verdienst, und jeden gültigen Handel, Verkauf oder Handel, frei von Täuschung und Betrug. Siebzehntens. Bay'u al-Muharram, verbotenes Verkaufen, ist nicht erlaubt. Der Gesandte Allah sagte, Allah verfluchte die Juden, er verbot ihnen das Fett und Butterschmalz. Sie nahmen das Fett, machten daraus Produkte, verkauften es, nahmen das Geld und kauften Nahrung. Hadith in Muslim. Also sozusagen, die wollten betrügen, Jane. Es war ihnen verboten, das Fett. Was haben sie gemacht? Die haben das Fett genommen, haben daraus Produkte gemacht, haben es verkauft, haben daraus Geld genommen und mit diesem Geld haben sie sich Nahrung gekauft. Ibn Khalid überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, der Handel von einem Muslim, zu jedem Muslim muss frei sein von jedem Defekt oder versteckten Fehler in der Ware, keine verbotenen oder gestohlenen Dinge. Hadith in Bukhari. 18. Aklul Muharram, Akele. Haram essen, also dass man Haram isst, etwas was Haram ist, dass man das isst, ist nicht erlaubt. Sura 16. Vers 114 bis 115. So esst von dem, womit Allah euch versorgt hat, als etwas Erlaubtes und Gutes und seid dankbar für die Gunst Allahs, wenn ihr ihm allein dient. Verboten hat er euch nur den Genuss von verendetem Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allahs ausgerufen worden ist. Wer sich aber in einer Zwangslage befindet, ohne zu begehren oder den Maß zu überschreiten, oder das Maß zu überschreiten, so ist Allah allvergebend und barmherzig. So. Sura 5, Vers 1 bis 3. O, dir glaubt, haltet die Abmachungen. Erlaubt zu essen sind euch die vier Füßler unter dem Vieh. Außerdem, was euch verlesen wird. Ohne dass ihr jedoch das Jagdwild als erlaubt betrachtet, während ihr im Zustand der Pilgerweise seid. Allah ordnet an, was er will. O, dir glaubt, entweiht nicht die Kultzeichen Allahs, noch den Schutzmonat, noch die Opfertiere, noch die Habsgehänge, noch die das geschützte Haus aufsuchen, indem sie nach Huld von ihrem Herrn trachten und nach Wohlgefallen. Wenn ihr den Weihezustand abgelegt habt, dann dürft ihr jagen. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, weil sie euch von der geschützten Gebetsstätte abgehalten haben, soll euch ja nicht dazu bringen, zu übertreten. Helft einander zur Güte und Gottesfurcht, aber helft einander nicht zur Sünde und feindselige Vorgehen. Und fürchtet Allah, Allah ist streng in den Strafen. Verboten ist euch der Genuss von Verendetem. Al-Maita, also das, was von sich selber ausgestorben ist. Blut, Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als Allah ausgerufen worden ist. Und der Genuss von Erstickten, Erschlagenen, zu Tode gestürzten oder gestoßenen und was von einem wilden Tier gerissen worden ist. Also hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, welche Sachen für uns haram ist. Verendet Blut, Schweinefleisch, worüber ein anderer Name als Allah ausgerufen worden ist. Der Genuss von Erstickten, Erschlagenen, zu Tode gestürzten oder gestoßenen und was von einem wilden Tier gerissen worden ist. Außerdem, was ihr schlachtet und verboten ist euch, was auf einem Opferstein geschlachtet worden ist. Taib, 19. Mangel bei der Ware verstecken. Wenn man etwas verkauft, darf man nicht die Mängel der Ware, die man verkauft, verstecken. Hakim ibn Hizam überliefert, dass der Gesandte Allah sagte: Die zwei Händler, yani Käufer und Verkäufer, haben die Chance, ihre Meinung zu ändern, solange sie zusammen und nicht getrennt sind. Wenn sie die Wahrheit sprechen und alle Mängel erklärt haben, werden sie gesegnet sein von ihrem Handeln. Aber wenn sie lügen und verheimlichen, also die Mängel, wird der Segen im Handel verschwinden. Hadith in Bukhari und Muslim. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und der Hadith ist in Sunan ibn Majah, wer etwas verkauft, ohne seine Fehler aufzudecken, wird den Zorn Allahs bis zu seinem Tod empfangen und die Engel werden ihn verfluchen. 20. Und das ist der letzte Punkt. Al-Intifa' bil-Muharramat, von Haram Nutzen zu ziehen. Der Gesandte Allah s.a.w. sagte, was immer Allah Haram gemacht hat, ist verboten, davon Nutzen zu ziehen oder seinem Ergebnis. Hadith in Abu Dawud, Nummer Band 4, Seite 207. Und der Gesandte Allah s.a.w. sagte, gewiss, wenn Allah den Leuten das Konsumieren einer Sache verbot, verbot er auch dessen Verkauf. Hadith in Musnad Imam Ahmed. Und Allah weiß am besten, Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.